Einsicht. Festhalten. Wir Menschen sind eigentlich die Wächter eines Glückes. Dieses Menschendasein soll das möglich machen können. Wir haben jedoch noch immer nicht zu unserem Frieden miteinander gefunden. Untätig sind wir gegenüber manchen Veränderungen auf dem Erdball. Wir lassen manches zu. So entziehen wir uns der Pflicht und werden darum vielleicht bald wieder unfrei sein.